SWR 2 Hörspiel. Glückliche Nummern. Glückliche Nummern. In 120 Tagen ist unser erstes Raketenflugzeug der Integral vollendet. Es naht die historische Stunde, da er sich in den Weltraum aufschwingen wird. Vor einem Jahrtausend haben unsere Vorfahren diesen Planeten dem einzigen Staat untertan gemacht. Wir sind es, deren gläserner, elektrischer, feuerspeiender Integral die unendliche Gleichung des Alls integrieren wird. Unsere Aufgabe ist es, jene unbekannten Wesen, die auf anderen Planeten vielleicht noch in dem unzivilisierten Zustand der Freiheit leben, unter das segensreiche Joch der Vernunft zu beugen. Sollten Sie nicht begreifen, dass wir Ihnen ein mathematisch fehlerfreies Glück bringen, haben wir die Pflicht, Sie zu einem glücklichen Leben zu zwingen. Glückliche Nummern. Wer dafür ist, hebe die Hand. Eintragung Nummer 1. Ich, Nummer D503, der Konstrukteur des Raketenflugzeugs Integral, ich bin nur einer der vielen Mathematiker des einzigen Staates. Ich kann nur das wiedergeben, was ich sehe, was ich denke, genauer gesagt, was wir denken. Wir. Das ist das richtige Wort. Und deshalb sollen meine Aufzeichnungen den Titel Wir tragen. Wir. Nach dem gleichnamigen Roman von Jewgeni Samjatin. Aus dem Russischen von Gisela Drola. Eintragung Nummer 2. Heute Morgen war ich auf der Werft, wo der Integral gebaut wird. Mit geschlossenen Augen, selbst vergessen, drehten sich die Kugeln der Regulatoren. Die blitzenden Hebel neigten sich nach rechts und nach links. Der Meißel der Stemmmaschine knirschte im Takt einer unhörbaren Musik. Da sah ich ganz unten am Kai O90. Oh, was für ein Himmel. Tiefblau. Von keiner einzigen Wolke befleckt. An einem Tag wie heute scheint die ganze Welt aus dem unzerbrechlichen, ewigen Glas gegossen, aus dem die grüne Mauer und alle unsere Gebäude bestehen. Warum ist der Tanz schön? Weil er eine unfreie, eine gebundene Bewegung ist. Weil sein tieferer Sinn die vollkommene ästhetische Unterwerfung, die ideale Unfreiheit ist. In meinem Numerator fällt eine Klappe. O90. Sie will mich zum Spaziergang abholen. Die liebe O90. 10 Zentimeter unter der Mutternorm, ganz rund, wie gedrechselt, Und bei jedem Wort, das sie sagt, formt ihr Mund ein rosiges O. Omega minus 7, Delta minus Wurzel aus Omega. Wunderbar, nicht wahr? Ja, D503. Wunderbar. Der Frühling. So etwas. Der Frühling. Sie redet vom Frühling. Bei solchem Wetter verwenden wir unsere persönliche Stunde nach dem Mittagessen gewöhnlich zu einem Ausgleichsspaziergang. Hunderte, tausende Nummern mit goldenen Abzeichen an der Brust, die uns vom Staat gegebene Nummer, die wir tragen. Strahlendes Glück des blauen Himmels. Nirgends ein Gesicht, das verdüstert ist. Überall heller Glanz. Alles aus einer leuchtenden, lächelnden Materie gewoben. Die schnurgeraden Straßen. Das lichtfunkelnde Glas des Straßenpflasters. Die langgestreckten Kuben der durchsichtigen Wohnhäuser. Mir fiel ein Bild im Museum ein. Eine Straße des 20. Jahrhunderts. Ein verwirrend buntes Gewühl von Menschen, Rädern, Tieren, Plakaten, Bäumen, Farben und Vögeln. Aber das hat es tatsächlich gegeben. Mir erschien das alles so absurd, dass ich in lautes Gelächter ausbrach. Sogleich kam das Echo. Ich blickte nach rechts. Ungewöhnlich weiße, scharfe Zähne. Im Gesicht einer mir unbekannten weiblichen Nummer. Verzeihen Sie, aber Sie haben alles so entzückt betrachtet wie ein gewisser mythischer Gott an seinem 7. Schöpfungstag. Sie sehen aus, als wären Sie sicher, dass Sie und kein anderer auch mich geschaffen haben. Sehr schmeichelhaft für mich. Weiß sie, dass ich D503, der Konstrukteur des Integrals, bin? Es ist völlig klar, dass dieser Kontrast, dass diese unüberbrückbare Kluft zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit... Aber warum soll diese Kluft unüberbrückbar sein? Wie weiß ihre Zähne sind? Man kann eine Brücke über sie schlagen. Menschen in Reih und Glied, das hat es auch damals gegeben, folglich... Was für eine seltsame Gedankenübertragung. Sehen Sie, wir haben die gleichen Gedanken. Wir sind eben keine Einzelwesen mehr, sondern jeder von uns ist nur einer von vielen. Wir gleichen einander so sehr... Sind Sie ganz sicher? Ihre hochgezogenen Brauen bilden einen spitzen Winkel zur Nase. Es sieht aus wie ein exakt gezeichnetes X. Jetzt erst sah ich ihre Nummer. I-330. Links ging O-90, die so ganz anders war, nur aus Kreisen und Kurven zu bestehen schien. Und am Ende unserer Reihe eine mir unbekannte, männliche Nummer. Zweifach gekrümmt wie ein S. Keiner glich dem anderen. Wir waren alle verschieden. Probiere jetzt die neue Nafta-Nahrung mit verbesserter Formel. UW. Kein UW. Die Wissenschaft schreitet voran. Und es ist klar, dass wir alle, wenn auch nicht jetzt, so doch in 50 oder 100 Jahren... Dass wir dann alle die gleichen Nasen haben? Ja, die gleichen Nasen. Denn die Verschiedenheit der Nasen ist ein Grund zum Neid. Wenn ich eine Knollennase habe und ein anderer... Was wollen Sie? Ihre Nase ist geradezu klassisch, wie man früher sagte. Aber wie ist es mit Ihren Händen? Zeigen Sie mal Ihre Hände. Na los, zeigen Sie doch. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man meine Hände betrachtet. Sie sind dicht behaart. Ich hielt ihr meine Hände hin. Affenhände. Sie sah sie an. Und dann mein Gesicht. Das ist wirklich ein interessanter Zusammenklang. Er ist auf mich eingetragen. Die rosige O90. Sie hätte lieber schweigen sollen. Ihre Bemerkung war überflüssig. Die persönliche Stunde war um. I-330 ging mit jener S-ähnlichen männlichen Nummer neben ihr fort. Ich bin ihm schon begegnet. Na wo? D-503. Schauen Sie doch morgen einmal im Auditorium 112 vorbei. Wenn ich eine Order erhalte? Ich meine, für dieses Auditorium, das Sie mir genannt haben? Sie werden eine Order bekommen. Diese Frau ist ebenso unangenehm wie ein unlösbares, irrationales Glück, das unvermutet in einer Gleichung auftaucht. Ich würde heute so gerne zu Ihnen kommen und die Gardinen herunterlassen. Gerade heute, jetzt, in diesem Augenblick. O90. Sie wissen genauso gut wie ich, dass unser nächster Geschlechtstag erst übermorgen ist. Ihre Zunge war wieder einmal schneller als ihr Denken. Ein Eintragung Nummer 3. Sie werden vermutlich große Augen machen, wenn ich Ihnen sage, dass seit dem 200-jährigen Krieg keiner von uns in dem Land jenseits der grünen Mauer gewesen ist. Anfangs musste es recht unangenehm sein, in Städten zu leben, die durch grüne Einöden voneinander abgeschnitten waren. Aber ich kann mir keine Stadt ohne die grüne Mauer denken. Ebenso wenig wie ein Leben, das nicht in das Zahlengewand der Gesetzestafel gekleidet ist. Die Gesetzestafel. Von der Wand meines Zimmers blicken ihre purpurnen Zahlen auf goldenem Grund mir wohlwollend streng in die Augen. Ich will ganz offen sein. Die absolute, endgültige Lösung des Problems Glück haben selbst wir noch nicht gefunden. Zweimal am Tag, von 16 bis 17 Uhr und von 21 bis 22 Uhr, spaltet sich der gewaltige Organismus in einzelne Zellen auf. Das sind die von der Gesetzestafel festgesetzten persönlichen Stunden. Die einen sitzen hinter geschlossenen Gardinen in ihren Zimmern, andere gehen spazieren, wieder andere sitzen am Schreibtisch, wie ich in diesem Augenblick. Aber ich glaube ganz fest daran, dass die Gesetzestafel irgendwann sämtliche 86.400 Sekunden des Tages umfassen wird. Übrigens, diese S-ähnliche Nummer von gestern habe ich einmal aus dem Beschützeramt herauskommen sehen. Jetzt begreife ich, warum ich unwillkürlich Ehrfurcht vor ihm empfand und warum mir so unbehaglich zumute wurde, als die sonderbare I-330 in seiner Gegenwart. Es läutet zum Schlafengehen. 22.30 Uhr. Gestresst, müde, ausgelaugt, besuche uns im Gesundheitsamt. Wir erhoben uns und sangen die Hymne des einzigen Staates. Und auf dem Podium begann der goldfunkelnde Lautsprecher des Phonolektors. Glückliche Nummern. Wie wir alle wissen, ist die Mathematik die Ursache. Die Musik ist die Wirkung. Eintragung Nummer 4. Ich habe tatsächlich Order erhalten, zum Auditorium 112 zu kommen, wie sie mir sagte. Das Auditorium, eine riesige, sonnendurchglühte Halbkugel aus massivem Glas. Zahllose, kugelförmige, glattrasierte Köpfe. Sie alle kennen den Musikometer, mit dem man bis zu 3 Sonaten in der Stunde komponieren kann. Man dreht einfach an diesem Knopf. Unsere Vorfahren konnten nur dann Musik erschaffen, wenn sie sich in einen krankhaften Zustand, in Begeisterung versetzten, was nichts anderes ist als eine Form der Epilepsie. Sie hören Musik aus dem 21. Jahrhundert. Ich sah, wie diese I-330 zu einem großen schwarzen Kasten auf der Bühne ging, den man damals Flügel nannte. Warum hat sie mich hierher bestellt? Sie trug ein enges, schwarzes Kleid. Es betonte das Weiß der entblößten Schultern und Brüste und den warmen, zuckenden Schatten dazwischen. Sie lächelte uns zu, dann setzte sie sich. Hm. Fragen. Es klang exaltiert, wild und wirr, wie alles aus jener Zeit, bar der Vernunft des Mechanischen. Und alle, die hier saßen, hatten recht. Zu Hause ging ich sofort zur Hausverwaltung, zeigte mein rosa Billet vor und erhielt die Genehmigung, die Vorhänge herabzulassen. Dieses Recht haben wir nur an Geschlechtstagen. Sonst leben wir in unseren durchsichtigen, wie aus leuchtender Luft gewebten Häusern, ewig vom Licht umflutet. Wir haben nichts voreinander zu verbergen. Und außerdem erleichtert diese Lebensweise die mühselige, wichtige Arbeit der Beschützer. Wäre es anders, was könnte dann alles geschehen? Um 21 Uhr ließ ich die Vorhänge herunter und da trat O90 auch schon ins Zimmer. Sie war ein wenig außer Atem und hielt mir ihr rosiges Mündchen und ihr rosa Billet hin. Erst im allerletzten Augenblick um 21.55 Uhr löste ich mich von dem rosigen Mund. Ich zeigte ihr meine Aufzeichnungen und sprach von der Schönheit des Quadrats, des Würfels und der Geraden. Und plötzlich tropften Tränen aus ihren blauen Augen. Lieber D., wenn Sie nur... wenn... Was, wenn? Die alte Leier. Sie möchte ein Kind haben. Oder ist es vielleicht etwas Neues, weil... weil jene andere? Sie ist freilich... Nein, das kann nicht sein. Es wäre zu unsinnig. Eintragung Nummer 5. Irgendein Philosoph hat einmal gesagt, Liebe und Hunger regieren die Welt. Ergo, um die Welt zu beherrschen, muss der Mensch die Beherrscher der Welt bezwingen. Unsere Vorfahren haben einen hohen Preis gezahlt, um den Hunger auszurotten. Ich meine den 200-jährigen Krieg zwischen Stadt und Land. 35 Jahre vor Gründung des einzigen Staates wurde unsere Naphtha-Nahrung erfunden. Es waren freilich nur 0,2% der Bevölkerung der Erde übrig geblieben. Doch dafür erstrahlte das von tausendjährigem Schmutz gereinigte Antlitz der Erde in neuem Glanz. Und diese 0,2% genossen das Glück im Paradies des einzigen Staates. Nachdem der einzige Staat den Hunger besiegt hatte, führte er einen Krieg gegen den zweiten Beherrscher der Welt, die Liebe. Schließlich war auch dieser Feind geschlagen, das heißt organisiert, mathematisch festgelegt. Und so trat unsere Lex Sexualis in Kraft. Jede Nummer hat ein Recht auf eine beliebige Nummer als Geschlechtspartner. Jeder erhält eine seinen Bedürfnissen entsprechende Tabelle der Geschlechtstage und die Anweisung, sich an diesen Tagen der Nummer so und so zu bedienen, und man händigt ihm zu diesem Zweck ein Heftchen mit rosa Billets aus. Darin zeigt sich, wie die große Kraft der Logik alles reinigt, was sie berührt. I-330. Ich hole Sie gleich ab. Wir fliegen zusammen zum alten Haus. Einverstanden? Diese I-330 hat etwas Aufreizendes. Sie stößt mich ab. Erschreckt mich fast. Aber gerade darum sagte ich ja. 5 Minuten nach ihrem Anruf saß ich neben ihr im Flugzeug. alles in Ordnung? Ja. Mir geht's gut, ich genieße das. Sehr. Ich habe dieses alte Haus sehr gern. Warum? Ich weiß nicht. Ach, ja, ich fühle mich schuldbewusst. Alles in Ordnung. Entschuldigung. Also selbstverständlich darf es kein einfach gern haben geben, sondern nur ein... Hier ist die Tüte. Sondern nur ein gern haben, das begründet ist. Ein majolika-blauer Maihimmel. Die warme Sonne folgt uns, summend in ihrem goldenen Flugzeug. Das vordere Fenster des Flugzeugs ist geöffnet. Ein scharfer Wind weht. Meine Lippen werden trocken. Als ich ein Kind war, hatte man uns gleichmäßiges, bläuliches Licht. Reißt Wurzel aus minus eins aus mir heraus. Träumen. Bis zu diesem Tag war mein Gehirn ein chronometrisch regulierter Mechanismus. Ohne das geringste Stäubchen. Jetzt aber, warum hat sie mich heute angerufen? Was hat das alles zu bedeuten? Die Wurzel aus minus eins. In der Ferne tauchten trübgrüne Flecken auf. Das Land jenseits der Mauer. Dann ging es hinab, immer tiefer. Wir landeten vor dem alten Haus. Das morsche, düstere Gebäude ist rings von einer gläsernen Hülle umschlossen. Sonst wäre es natürlich längst eingestürzt. Wir traten in einen dunklen Raum. Im ganzen Zimmer war ein regelloses Wirrwarr von Formen und Farben. Dunkelblaue Wände. Alte Bücher in roten, grünen Einbänden. Gelbe Bronzen. Und eine Buddha-Statuette. Und die Linien der Möbel epileptisch verzerrt, zuckend, in keine Gleichung zu bringen. Nur mit größter Anstrengung vermochte ich, dieses Chaos zu ertragen. Meine Begleiterin hingegen hatte offenbar eine kräftigere Konstitution. Wir gingen durch ein Zimmer, in dem Kinderbetten standen. In jener Epoche waren die Kinder noch Privateigentum. Seltsam. Hier haben die Menschen einfach so geliebt, geglüht, sich gequält. Welch eine sinnlose, unwirtschaftliche Verschwendung menschlicher Energie, nicht wahr? Damit sprach sie meine eigenen Gedanken aus. Doch in ihrem Lächeln las ich die ganze Zeit dieses aufreizende X. Wir blieben vor einem Spiegel stehen. In diesem Augenblick sah ich nur ihre Augen. Nun? Das sind meine Augen? Zwei traurig dunkle Fenster. Dahinter ein unbekanntes, fremdes Leben. Und das hier, das ist mein Mund. Würden Sie vielleicht... Gehen Sie doch bitte für eine Minute ins Nebenzimmer. Ich ging hinaus und setzte mich. Von einem Bücherbrett lächelte mir das Gesicht eines antiken Dichters entgegen. Warum bin ich überhaupt hier? Diese aufreizende, abstoßende Frau. So? Und da kam sie schon. Statt unserer Uniform trug sie ein kurzes, altmodisches, gelbes Kleid. Dünne, durchsichtige Seide, ihr Hals entblößen, der Schatten zwischen ihren Brüsten. Das soll wohl originell sein? Aber glauben Sie denn wirklich, dass... Ja, originell sein heißt, sich von den anderen unterscheiden. Sie trat zur Büste des Dichters. Finden Sie es nicht höchst sonderbar, dass die Leute einmal solche Gestalten geduldet haben? Nicht nur geduldet, dass sie sie sogar verehrt haben. Welch sklavischer Geist, nicht wahr? Ja, klar. Das heißt, ich wollte... Schon gut. Ich verstehe. Und diese Dichter waren mächtiger als die gekrönten Häupter jener Zeit. Warum hat man sie nicht isoliert? Nicht ausgerottet? Bei uns? Ja. Bei uns? Ja, 5:10. Meinen Sie nicht, dass es Zeit ist für uns? Und wenn ich Sie bitten würde, mit mir hier zu bleiben? Wissen Sie, was Sie damit sagen? In 10 Minuten muss ich im Auditorium sein. Ich kenne einen Arzt vom Gesundheitsamt. Nein. Er ist auf mich abonniert. Wenn ich ihn bitte, schreibt er Ihnen ein Attest, dass Sie krank waren. Wir könnten jetzt so wunderbare Sachen machen. Dahin führt dieses ganze Spiel. Sie wissen wohl, dass ich eigentlich sofort zu den Beschützern gehen müsste und... Aber uneigentlich wüsste ich zu gern, ob Sie hingehen oder nicht. Sie bleiben hier? Ja. Ja, ich erwarte Sie im alten Haus. Ja, ich bin allein. Gestatten Sie, dass ich Ihr Flugzeug nehme? Aber natürlich. Bitte. 5:00 war ich in der Vorlesung. 22:00. Ich hatte eine freie Stunde. Ich hätte noch heute zu den Beschützern gehen und Anzeige erstatten können. Aber diese dumme Geschichte hatte mich müde gemacht. Nacht. Grün. Orange. Blau. Ein Flügel aus Mahagoni. Ein zitronengelbes Kleid. Ein bronzener Buddha. Plötzlich hebt er die metallenen Lider und Saft entströmt ihm. Auch aus dem gelben Kleid rinnt Saft. An dem Spiegel hängen kleine Tropfen und... Und im nächsten Augenblick werde auch ich... Eintragung Nummer 6. Mir ist klar, dass ich krank bin. Träumen. Das soll bei unseren Vorfahren etwas ganz Normales und Alltägliches gewesen sein. Bis zu diesem Tag war mein Gehirn ein chronometrisch regulierter Mechanismus. Ohne das geringste Stäubchen. Jetzt aber... Befreie dich von der Qual der Fantasie. Voranmeldungen über jeden Numerator. In der Untergrundbahn fuhr ich zur Werft, wo der noch unbewegliche, schlanke Leib des Integrals liegen und in der Sonne blitzen würde. Verzeihung, bitte sehr. Jemand setzte sich neben mich. Die Kurve des gebeugten Nackens. Der krumme Rücken. Zweifach gebogen wie ein S. Der Mann vom Spaziergang neulich. Auf seinem Abzeichen die Nummer S4711. Ich lächelte ihm zu und verbeugte mich. Seine Augen, zwei spitze Drillbohrer, die immer tiefer in mich eindringen. Im nächsten Augenblick werden sie auf den Grund stoßen. Dann. Übrigens, diese Abhörmembran von ihm. Sehr gute Arbeit. Er war ein Beschützer. Und es war am einfachsten, wenn ich ihm sofort alles sagte. Wissen Sie, gestern war ich im alten Haus. Das ist ja ausgezeichnet. Das gibt uns Material für sehr lehrreiche Schlüsse. Aber ich war dort nicht allein. Ich begleitete die Nummer I-330. I-330? Ja. Gratuliere. Eine sehr interessante, begabte Nummer. Sie hat so viele Verehrer. Ja, das stimmt. Sehr interessant. Ich fühlte, dass mein Lächeln meine ganze Nacktheit und Torheit offenbarte. S4711 lächelte zweideutig und nickte mir zu. Wie aus wohlinformierten Kreisen verlautet, wurden erneut die Spuren einer bisher nicht fassbaren Organisation entdeckt, deren Ziel die Befreiung der Nummern von dem wohltätigen Joch des Staates ist. Befreiung? Die Freiheit und das Verbrechen sind so eng miteinander verknüpft wie... Nun, die Bewegung eines Flugzeugs mit seiner Geschwindigkeit. Ist die Geschwindigkeit eines Flugzeugs gleich Null, dann bewegt es sich nicht. Ist die Freiheit des Menschen gleich Null, begeht er keine Verbrechen. Sehr richtig. Dann sollte ich Ihnen gestehen, dass ich gestern... Ah, der Integral. Der Raketenmotor ist eingebaut. Heute haben wir ihn ausprobiert. Welch herrliche, gewaltige Salven. Bei der ersten Explosion standen ungefähr 10 schlafmützige Nummern vor dem Auspuff. Und es blieb von ihnen nichts übrig als ein Häufchen Asche. Zu meiner Genugtuung kann ich hier niederschreiben, dass dieser Vorfall unsere Arbeit nicht im geringsten aufhielt. Um 16.10 Uhr verließ ich das Haus. Und an der nächsten Ecke begegnete ich O90. Wir wollen spazieren gehen. Ihre runden, blauen Augen sind weit geöffnet. Ich kann ungehindert hindurchblicken. Ohne an etwas hängen zu bleiben. Dahinter verbirgt sich nichts. Nichts Fremdes. Nichts Überflüssiges jedenfalls. Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss auf das Beschützeramt. Sie gehen zu den Spionen? Pfui. Aber ich... Ich war im Botanischen Museum und habe Ihnen Maiglöckchen mitgebracht. Ihr weiblichen Nummern, ihr seid anscheinend unheilbar von Vorurteilen verseucht. Ihr seid völlig unfähig, abstrakt zu denken. Na, riechen Sie mal in Ihren Maiglöckchen. Gut, ja? Also haben Sie wenigstens so viel Logik festzustellen, Maiglöckchen riechen gut. Aber können Sie von dem Geruch selbst, von dem Begriff Geruch, sagen, er sei gut oder schlecht? Sie können es nicht. Es gibt Maiglöckchengeruch und es gibt den widerlichen Geruch des Bilsenkrauts. Beides ist Geruch. Der Staat unserer Vorfahren hatte Spione und wir haben auch welche. Ja, Spione. Ich fürchte dieses Wort nicht, denn es ist klar, dass der Spion damals ein Bilsenkraut war, während er bei uns ein Maiglöckchen ist. Jawohl, ein Maiglöckchen. Ich glaubte, sie lächelte. Jetzt aber weiß ich, dass mir das nur so vorkam. Ja, Maiglöckchen. Da gibt es nichts zu lachen. Gar nichts. Runde, glatte Kugelköpfe kamen vorüber. Sie wandten sich erstaunt um. O90 nahm mich zärtlich am Arm. Sie sind heute so merkwürdig. Sie sind doch nicht krank. Ja, ich bin wirklich krank. Dann müssen Sie sofort zum Arzt gehen. Sie wissen doch, Sie haben die Pflicht, gesund zu sein. Wir feiern 100 Jahre Mutternorm. Feier mit. Und lasse dich registrieren. Ich bin nicht zu den Beschützern gegangen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich krank bin. Nein, ich bin nicht krank. Das ist der Einfluss von dieser I-330. Am Abend kam O90 noch einmal zu mir. Wir lösten Aufgaben aus einem alten Mathematikbuch. Als sie gegangen war, spürte ich einen seltsamen Geruch, der mich anwiderte. In meinem Bett war ein Maiglöckchenstängel versteckt. Das war wirklich sehr taktlos von ihr. Eintragung Nummer 7. Heute stand ich Punkt 16 Uhr vor dem Beschützeramt. Durch die gläsernen Wände sah ich in dem Gebäude eine lange Reihe von Nummern. Ihre Gesichter strahlten. Sie waren gekommen, um eine große Tat zu vollbringen, um ihre Lieben, ihre Freunde und sich selbst auf dem Altar des einzigen Staates zu opfern. Und ich? Es trieb mich, zu ihnen zu eilen, es ihnen gleich zu tun, doch ich war unfähig, mich von der Stelle zu rühren. Ich habe mich selbst belogen, nur um Wurzel aus minus eins nicht zu sehen. Als ich ein Kind war, hatte man uns in der Mathematikstunde von irrationalen Zahlen erzählt und ich hämmerte mit den Fäusten auf den Tisch und schrie, ich mag Wurzel aus minus 1 nicht, reißt Wurzel aus minus 1 aus mir heraus. Diese irrationale Wurzel wuchs in mir. Sie war ein Fremdkörper, ein furchtbares Gewächs, das an mir zehrt, mich verschlingt. Und nun meldete sie sich plötzlich wieder, diese Wurzel. Ich hätte sehr wohl zu den Beschützern gehen können. Vor 3 Tagen hätte ich gewiss nicht lange überlegt. Warum aber jetzt? Eintragung Nummer 8. Ein strahlend klarer Tag. An solch einem Tag vergisst man seine Sorgen. Auf dem Platz des Würfels bringen wir dem einzigen Staat ein Opfer dar. Ein vernünftiges Opfer. Die Gesichter leuchten still. Die Augen spiegeln den Glanz des Himmels wider. Blutrote Blumen. Die Lippen der Frauen. Zarte Girlanden, Kindergesichter in der vordersten Reihe. Ganz nahe dem Ort der heiligen Handlung. Tiefe, feierliche Stille. Auf den Stufen des sonnenblitzenden Würfels stand ein Einzelner. Sein Gesicht war weiß. Nein, nicht weiß. Es hat keine Farbe mehr. Es ist gläsern, durchsichtig. Seine Augen saugen gierig jene Welt ein, zu der er nur noch wenige Minuten gehören soll. Neben ihm reckte sich wie aus Erz gegossen jener, den wir den Wohltäter nennen. Meine Augen, tausende von Augen waren auf die Maschine dort oben gerichtet. Schwankend stieg der Verbrecher hinauf. Eine Stufe, noch eine, ein Schritt, der letzte seines Lebens. Totenstille. Schwer, ehern wie das Schicksal schritt der Wohltäter um die Maschine herum, legte seine riesige Hand auf den Hebel. Die unerträglich helle Schneide des Strahls blitzte auf. Der ausgestreckte Körper war in eine dünne, leuchtende Rauchwolke gehüllt. Und da zerschmolz er vor unseren Augen. Nichts blieb von ihm als eine kleine Pfütze. Das Leben ist immer ein Geben und ein Nehmen. Hier ist ein Brief für Sie. Aha. Eintragung Nummer 9. Der gestrige Tag war für mich wie jenes Papier, durch das die Chemiker ihre Lösungen filtrieren. Am Morgen ging ich sauber destilliert zur Halle hinunter. Die Kontrolleurin, sie heißt U500, saß an ihrem Tischchen und trug die Nummern der Hinausgehenden in eine Liste ein. Ich habe den Brief schon gelesen, aber er muss noch von den Beschützern zensiert werden. Also stand ich um 12 Uhr wieder vor ihren bräunlich-roten Fischkiemen. Bitte sehr, mein Lieber. Danke. Amt für sexuelle Fragen. Die Nummer I-330 hat sich auf Sie eintragen lassen. Somit müssen Sie heute 21 Uhr. Der Buddha. Das gelbe Kleid. Wir feiern 100 Jahre Mutternorm. Feier mit. Und lasse dich registrieren. Hier mein Billet. Freie Stunde. Ich stand vor einer Glastür mit den goldenen Ziffern I-330. Wie pünktlich Sie sind. Ja. Ein Augenblick bitte. Setzen Sie sich. Ich bin sofort fertig. Ja. Sie waren also nicht auf dem Beschützeramt? Ich konnte nicht. Ich war krank. Das habe ich mir gleich gedacht. Irgendetwas musste Ihnen dazwischen kommen. Ganz gleich was. Ihre scharfen Zähne blitzen. Aber dafür habe ich Sie jetzt in der Hand. Vergessen Sie nicht, jede Nummer, die nicht binnen 48 Stunden Anzeige erstattet, wird... Puh. Mein Herz klopfte so wild. I-330 ging zum Schrank. Ihre Uniform raschelte, glitt zu Boden. Die konkave, rosige, schwingende Membran, die ich konstruiert habe... Und die jetzt in allen Straßen hängt und die Gespräche der Passanten für das Beschützeramt registriert, besteht aus einem einzigen Organ, dem Ohr. Eine solche Membran bin jetzt ich. Bitte. Ich wandte mich um. Sie trug wieder ein altmodisches Kleid. Das war tausendmal schlimmer, als wenn sie nichts angehabt hätte. Zwei spitze, rosige Punkte schimmern in dem dünnen Gewebe. Auf dem Tischchen vor ihr standen eine Flasche mit einer giftgrünen Flüssigkeit. Warum? Und zwei Gläser. Im Mund hatte sie eine dünne Papierpfeife, wie man sie in alten Zeiten rauchte. Warum haben Sie sich eigentlich auf mich eingetragen? Und warum haben Sie mich gezwungen, hierher zu kommen? Ein ausgezeichneter Likör. Wollen Sie auch einen? Ich? Aber wissen Sie denn nicht, alle, die sich mit Nikotin und besonders mit Alkohol vergiften, wird der einzige Staat unbarmherzig. Ja, ja. Einige wenige schnell zu vernichten, ist vernünftiger, als vielen die Möglichkeit zu geben, sich selbst umzubringen. Ja, das ist die nackte Wahrheit. Sie sind ein netter, lieber Mensch. Sie denken nicht daran, zu den Beschützern zu laufen und anzuzeigen, dass ich Likör trinke und rauche. Sie werden krank sein. Sonst was. Ich bin sogar überzeugt, dass Sie gleich mit mir dieses berauschende Gift trinken werden. Jetzt hasse ich Sie wieder. Wieso jetzt? Ich habe Sie doch die ganze Zeit gehasst. Sie trank ihr Glas in einem Zug aus, schlang ihre Arme um meinen Hals und presste ihre Lippen auf meinen Mund. Ich schwöre, das kam völlig unerwartet für mich, denn was dann geschah, das konnte ich doch nicht wollen. Unerträglich süße Lippen. Ein Schluck des brennenden Giftes fließt in meinen Mund. Ein zweiter. Ein dritter. Ich löse mich von der Erde und stürze hinab. Immer tiefer hinab. Ich konnte in mein Inneres blicken. Da waren zwei Ichs. Das alte D503-Ich und ein anderes, wildes. Ich sah, wie jener andere sie grob mit seinen behaarten Händen packte, ihr die Seide vom Leib riss. Ich kniete auf dem Fußboden, umschlang ihre Beine, küsste ihre Knie. Die scharfen Zähne blitzten, die Brauen zuckten spöttisch. Sie neigte sich zu mir, knöpfte wortlos mein Abzeichen mit der Nummer ab. I-330 hielt mir die Uhr auf meinem Abzeichen hin. 9:55. Ich erstarrte. Ich wusste, was es bedeutet, sich nach 22 Uhr auf der Straße zu zeigen. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich gehe zugrunde. Ich bin nicht mehr fähig, meine Pflichten dem einzigen Staat gegenüber zu erfüllen. Die Nacht war qualvoll. Das Bett unter mir hob sich, senkte sich, hob sich von Neuem und beschrieb eine Sinuskurve. Ich besaß einen festen Glauben an mich selbst. Ich glaubte, mich bis in die letzten Winkel zu kennen. Und da... Ich stehe vor dem Spiegel in meinem Zimmer und zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich mich klar und bewusst. Ich betrachte mich verwundert, wie einen Fremden. Das bin ich. Nein, das ist jener andere. Nein, das ist jener andere. Schwarze, gerade braun. Stählerne, graue Augen. Und hinter diesem Stahl ein anderes. Ein anderes. Fremdes. Das bin ich. Ich. Ich kenne ihn nicht. Ich begegne ihm zum ersten Mal im Leben. Nein. Unsinn. Diese Anwandlungen sind nur Fieberfantasien. Eine Folge der Vergiftung. Womit habe ich mich vergiftet? Mit der grünen Flüssigkeit? Oder mit ihr? Eintragung Nummer 10. Ich glaube, ich kann wieder gesund werden. Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Keinerlei Träume oder andere krankhafte Symptome. Morgen kommt die liebe O90 zu mir und alles wird so einfach, regelmäßig und begrenzt wie ein Kreis sein. Warten Sie an der Ecke auf mich. Ich gehe mit Ihnen. Wohin, das sage ich Ihnen später. Sie wissen, dass ich jetzt zur Arbeit muss? Sie wissen, dass Sie tun werden, was ich Ihnen sage. 2 Minuten später stand ich an der Ecke. Ich glaube, ich habe Sie warten lassen. Aber jetzt haben Sie sich ohnehin verspätet. Es ist neblig. Liebst du den Nebel? Dieses alte, längst vergessene Du mit dem die Herrin einst ihren Sklaven anredete. Ich hasse den Nebel. Ich fürchte ihn. Also liebst du ihn? Du fürchtest ihn, weil er stärker ist als du. Du hast ihn, weil du ihn fürchtest. Du liebst ihn, weil du ihn nicht bezwingen kannst. Denn man kann nur das Unbezwingbare lieben. Ja, das ist wahr. Und zwar darum, weil... weil ich... Gut, wir sind da. Heute hat einer meiner Freunde Dienst. Ich sah ein Schild. Hier. Gesundheitsamt. Probiere jetzt die neue Naphtha-Nahrung mit verbesserter Formel. A71? Das ist er. D503. Elektrische Leitungen. Bläuliche Funken in den Röhren. Und ein winzig kleiner Mensch. Eine höchst gefährliche Krankheit. Die schlimmste, die ich kenne. Er reichte jedem von uns ein Blatt Papier. Das attestiert, dass ihr krank seid und nicht zur Arbeit gehen könnt. Ich hatte den einzigen Staat um meine Arbeit betrogen. Ich war ein Verbrecher. Ich würde durch die Maschine des Wohltäters enden. Der Arzt setzte eine riesige Röntgenbrille auf, betrachtete meinen Kopf von allen Seiten, spähte durch die Schädelknochen in mein Gehirn und schrieb etwas in ein Notizbuch. Bei Ihnen hat sich offenbar eine Seele gebildet. Ist das sehr gefährlich? Unheilbar. Was ist das, eine Seele? Ich will das nicht. Er ist Mathematiker. Mir ist nicht klar, warum ich plötzlich eine Seele habe. Ich hatte keine, nie. Nie. Und plötzlich ist sie da. Warum habe ich allein eine Seele, während die anderen... Warum? Nun, warum haben wir keine Flügel? Weil wir Flugzeuge haben. Mein Lieber, Sie sind nicht der einzige Fall. Mein Kollege redet sogar von einer Epidemie. Besinnen Sie sich einmal, ob Sie nicht bei anderen sehr ähnliche Symptome beobachtet haben. Im Operationsbüro arbeiten unsere erfahrensten Ärzte. Dort gibt es die Gasglocke, ein vollkommener Apparat. Sie arbeitet mit verschiedenen Gasen. Sie schützt den einzigen Staat und damit das Glück von Millionen Menschen. Er sah I-330 an und lächelte leise. In der Garage an der Ecke mieteten wir ein Flugzeug. I-330 setzte sich ans Steuer. Wir lösten uns von der Erde und flogen zum alten Haus. Die schwere, undurchsichtige Tür fiel zu und zugleich öffnete sich mein Herz. Öffnete sich schmerzlich weit. Im halbdunklen Zimmer, blau, safrangelb, dunkelgrünes Leder, das goldene Lächeln des Buddha, der blitzende Spiegel. Und mein Traum von damals, wie klar wurde er mir jetzt. Mir war, als wäre ich ein Kristall. Ich löste mich in I-330 auf. Alles in mir ist mit golden-rosigem Saft durchtränkt. Im nächsten Augenblick muss er überfließen. Zieh mich aus. Versprüht. Unausweichlich fließe ich in sie. Ich fühlte, wie die geschliffenen Facetten, die mich daran hinderten, mich auszudehnen, schmolzen. Und ich verschwand in ihrem Schoß. Ich wurde immer winziger. Und zugleich immer breiter, größer, unermesslicher. Denn sie war nicht mehr I-330. Sie war das Weltall. Ich wusste es. Sie erhob sich und kleidete sich an. Ich wusste, wie du bist. Nun, Sie gefallener Engel, jetzt sind Sie verloren. Haben Sie keine Angst? Leben Sie wohl. Sie werden allein zurückkehren. Sie öffnete die Tür des Spiegelschranks, blickte mich über die Schulter an und wartete, dass ich ging. Doch kaum stand ich auf der Schwelle, da fühlte ich, dass sie noch einmal ihre Schulter an meine lehnen musste. Ich kam ins Zimmer zurück und blieb wie angewurzelt stehen. Ich sah, dass der Ring am Schlüssel des Schranks noch hin und her pendelte, aber I-330 war verschwunden. Sie konnte nicht hinausgegangen sein. Das Zimmer hatte nur eine Tür. Ich suchte in allen Ecken und Winkeln. Niemand. Eintragung Nummer 12. 21.15 Uhr. Im Zimmer links sind die Vorhänge zugezogen. Im Zimmer rechts sehe ich meinen Nachbarn sitzen. Er hat seinen kahlen Kopf über ein Mathematikbuch geneigt und seine Stirn ist eine riesige gelbe Parabel. Was soll ich nach allem, was geschehen ist, mit O90? Und mein Nachbar? Ich fühle, dass seine Blicke auf mir ruhen. 22.30 Uhr. Vor einer Stunde kam ein heiterer Wirbelwind in mein Zimmer. Zwei rosige Arme umschlangen meinen Hals. Sie sind so anders. Nicht wie sonst. Sie sind nicht mehr mein. Ach, was ist denn das für ein unzivilisierter Ausdruck? Mein. Ich war niemals... Ich dachte, ich würde Sie heute Abend beim Spaziergang treffen. Ich habe Ihnen so viel zu erzählen. Ihr rosiger Mund war ein Halbmond, dessen Enden nach unten zeigten. U90 legte sich hin. Ich küsste sie flüchtig. Nein, ich kann nicht. Ich muss. Doch, ich kann nicht. Begreifen Sie doch, ich will nicht. Ich versuche es mit aller Kraft. Sie hob das Gesicht aus den Kissen. Gehen Sie! Gehen Sie! Eintragung Nummer 13. Der zweite Konstrukteur und ich stiegen die gläserne Treppe zum Integral hinauf. Nach Taylors Gesetz, rhythmisch und schnell, im gleichen Takt, bückten die Menschen sich, richteten sich auf, drehten sich. Nie mehr kann ich in den exakten, mechanischen Rhythmus einfließen. Nein. Ein versuchter Verbrecher wie ich hat hier nichts zu suchen. Ach, Sie Ärmster. Eintragung Nummer 14. Ich stand vor dem Kontrolltisch im Vestibül. U500, die Aufsichtsbeamtin mit den kiemenähnlichen Hängebacken, zog aus einem Haufen von Briefen einen Umschlag heraus und reichte ihn mir. Wieso, Ärmster? Ich bin wirklich... Nein, nein, mein Lieber. Ich weiß das besser als Sie selber. Ich beobachte Sie schon lange und sehe, dass Sie jemanden brauchen, der Arm in Arm mit Ihnen durchs Leben geht. Jemanden, der das Leben kennt. Ihr Lächeln legte sich wie ein Pflaster auf die Wunden, die mir dieser Brief in meiner Hand gleich schlagen würde. Ich will mir überlegen, wie ich Ihnen helfen kann. Wenn ich genug Kraft in mir fühle, dann werde ich... Nein, nein, ich muss das alles noch genau überlegen. Großer Wohltäter, ist das wirklich mein Schicksal? Will sie damit sagen, dass sie ein Auge auf mich geworfen hat? Ich riss den Umschlag auf. Ich warf einen Blick auf die Unterschrift. Der Brief war nicht von I-330, sondern von O-90. Lieber D-503, Sie wissen, dass ich nicht einen Tag, nicht eine Stunde ohne Sie leben kann. Sie wissen, dass ich nicht einen Tag, nicht eine Stunde ohne Sie leben kann. Weil ich Sie liebe. Ich weiß, dass Sie jetzt niemanden in der Welt brauchen, außer ihr, der anderen. Und gerade weil ich Sie liebe, muss ich auf Sie verzichten. Ich werde nie wiederkommen. Verzeihen Sie mir. O90. Das war natürlich das Beste. Eintragung Nummer 15. 16 Uhr. Die Klappe des Numerators fiel. Ich erblickte eine mir unbekannte Nummer. Finstere Brauen. Eine vorspringende Stirn. Die Nummer spähte nach allen Seiten, reichte mir einen Brief und ging. Der Umschlag enthielt ein rosa Billet. Sie kommt. Sie kommt zu mir. Und schließen Sie auf alle Fälle die Gardinen? So, als, so wäre als wäre ich tatsächlich bei Ihnen. Es tut mir unsäglich leid. Oh, als wäre ich tatsächlich bei Ihnen. Ich zerriss den Brief in kleine Fetzen. Ich muss eine Antwort haben, gleich. Kurz darauf stürmte O90 in mein Zimmer. Ich bin wegen meines Briefes gekommen. Haben Sie ihn erhalten? Eine Antwort. Sie haben ja recht. Vollkommen recht. In allem. Das heißt also... Ja. Gut. Ich werde sofort gehen. Doch sie rührte sich nicht vom Fleck, sondern blieb mit niedergeschlagenen Augen stehen. Auf dem Tisch lag noch das zerknüllte rosa Billet der anderen. Ich werde nie wiederkommen, aber ich muss ein Kind von Ihnen haben. Schenken Sie mir ein Kind und dann gehe ich für immer. Ein Kind? Sie wollen wohl auf der Maschine des Wohltäters enden. Das kümmert mich nicht, Aber ich fühle es doch schon in mir. Ich fühle es ganz deutlich. Und wenn ich es nur einen Tag bei mir habe. Wollen Sie es wirklich? Obwohl Sie genau wissen? Ja, ich will es. Ich zog das rosa Billet der anderen hervor. U90 saß auf der Bettkante, die Hände im Schoß gefaltet. Beeilen Sie sich! In mir ist es jetzt still und leer. Im Geist sehe ich U90 unter der Gasglocke. Und ich empfinde dabei nicht den geringsten Schmerz. Es ist mir auch gleichgültig, ob sie im Operationssaal meinen Namen angibt. Dem einzigen Staat gegenüber habe ich das Recht, eine Strafe zu erleiden. Und dieses Recht lasse ich mir keinesfalls nehmen. Eintragung Nummer 16. Wir spazierten wie immer. Vom Ende des Prospekts, wo der Akkumulatorenturm drohend summte, kam uns eine Gruppe Beschützer entgegen. In der Mitte ein junger Mann, dem man das goldene Abzeichen mit der Nummer abgenommen hatte. Und da, um 13 Uhr und 6 Minuten, geriet alles in Verwirrung. Der junge Mann hat offenbar jemanden unter den Spaziergängern entdeckt. Er reckt den Hals und bleibt stehen. Eine der Wachen schlägt ihn mit der elektrischen Knute. Blaue Funken sprangen. Eine schlanke Frauengestalt löste sich aus unserer Gruppe und warf sich den Beschützern entgegen. Hey! Der ganze Spaziergang stockte. Hey, rührt ihn nicht an! Sekundenlang blickte ich diese Frau mit dem gleichen Entsetzen an wie alle anderen. Ja, glotz nicht so! Sie ist keine Nummer mehr. Sie ist ein Mensch. Jetzt helft doch einer, helft! Zwei Beschützer traten ihr entgegen. Gleich würden sie zuschlagen. Ohne lange zu überlegen, stürzte ich hinzu. Jetzt helf mir doch mal einer! Ich fühlte, wie tausende von Augenpaaren erschrocken auf mir ruhten. Doch gerade das gab dem Wilden mit den behaarten Händen, der sich von mir losriss, noch mehr Kraft. Noch zwei Schritte, da wandte sie sich um. Sie ist es nicht. Es ist nicht E330. Schon legte sich eine schwere Hand auf meine Schulter und man führte mich ab. Ich klammerte mich hilfesuchend an jeden der schweigenden Kugelköpfe. In der Menge entdeckte ich ein paar rosa abstehende Ohren. S4711. Ich halte es für meine Pflicht, zu bezeugen, dass D503 krank und nicht fähig ist, seine Gefühle zu kontrollieren. Ich bin überzeugt, dass er sich von einem ganz natürlichen Unwillen hat hinreißen lassen. S4711 warf mir einen kalten Blick zu. Dann schrieb er ein paar Worte auf einen Zettel, gab ihn einem der Wachleute und ich war frei. Die Frau und der junge Mann verschwanden um die Straßenecke. Für immer. Über uns brummten Flugzeuge. An der geringen Flughöhe und an den zur Erde gerichteten Fernrohren erkannte ich, dass es Maschinen der Beschützer waren. Aber es waren nicht zwei oder drei wie gewöhnlich, sondern 10. Oder 12. Warum so viele? Nun, ein guter Arzt beginnt bereits beim gesunden Menschen mit der Behandlung. Das nennt man Prophylaxe. Seien Sie vorsichtig. Ich ging nach Hause und freute mich wirklich, als ich die roten Hängebacken von U500 sah. Da komme ich heute früh in meine Klasse. Sie arbeitet in der Erziehungsfabrik. Und entdecke eine Karikatur von mir an der Wand, auf der ich wie ein Fisch aussehe. Nun, vielleicht habe ich wirklich etwas von einem Fisch. Ach, wie können Sie so etwas sagen? Im Grunde genommen ist es ja auch gleichgültig. Nur, dass man es überhaupt gewagt hat. Ich habe es natürlich gleich den Beschützern gemeldet. Ich liebe Kinder sehr und ich glaube, dass die schwierigste, höchste Form der Liebe die Grausamkeit ist. Verstehen Sie? Wie sollte ich das nicht verstehen? Es deckt sich genau mit meinen eigenen Gedanken. Haben Sie schon gehört? Es wird erzählt, am Tag der Einstimmigkeit soll... Was? Was soll am Tag der Einstimmigkeit? Mein Lieber, regen Sie sich nicht auf. Es wird nicht alles erzählt. Eintragung Nummer 17. Heute werde ich ein Schauspiel erleben, das sich Jahr aus, Jahr ein wiederholt. Die Wahl des Wohltäters. Heute werden wir ihm die Schlüssel unseres Glücks für ein weiteres Jahr übergeben. Der Tag der Einstimmigkeit hat natürlich nichts mit jenen ungeordneten Wahlen unserer Vorfahren zu tun, deren Ergebnis nicht im Voraus bekannt war. Es gibt nichts Unsinnigeres, als einen Staat auf blinde Zufälligkeiten zu gründen. Denke immer daran, wer A sagt, muss auch B sagen. Eintragung Nummer 18. Alle Augen blicken zum Himmel auf. Das ist er, der von den Himmeln im Flugzeug zu uns herniedersteigt. Jetzt muss er uns sehen. Die Tribünen, die wie Kreise eines Spinnennetzes sind. Im Zentrum dieses Netzes wird sich gleich eine weiße, weise Spinne niederlassen. Der Wohltäter, der uns in seiner Weisheit unsere Hände und Füße mit den starken Fäden des Glücks gebunden hat. Ich richtete mich ein wenig auf und schaute mich um. Da hob jemand die Hand und gab einem anderen ein Zeichen. Das waren sie, die Beschützer. Irgendetwas beunruhigte sie. Das Spinnennetz war so straff gespannt, dass es bebte. Auf dem Podium verlas ein Dichter die Wahleröffnungsrede. Wie im Fieber schweiften meine Augen über die Reihen, doch ich konnte das eine Gesicht, das ich suchte, nirgends entdecken. Er. Ja. Das ist er. S4711. Er eilte durch die Gänge zwischen den Tribünen. Ich blickte ihm nach. Plötzlich blieb er stehen. Es war wie ein elektrischer Schlag. S4711 stand in unserer Reihe und beugte sich zu jemandem hinab. Ich sah I-330. Wer dafür ist, hebe die Hand. Ein Rauschen von Millionen Händen. Auch meiner. Ich fühlte, dass jetzt etwas begann. Dass etwas jäh umstürzte. Doch ich wusste nicht, was. Denn mir fehlte die Kraft, hinzublicken. Ich wagte es nicht. Wer ist dagegen? Das war stets der feierlichste Augenblick des ganzen Tages. Alle blieben regungslos sitzen. Plötzlich hörte ich zu meinem Entsetzen wieder ein Geräusch. Es war leiser als ein Windhauch. Ich blickte auf. Tausende von Händen flogen empor. Dagegen. Ich sah das blasse Gesicht von I-330. Sah ihre erhobene Hand. Auf allen Tribünen Lärm. Laute Rufe, wie ein Sturmwind hin und her laufende Beschützer. Stiefelabsätze in der Luft, dicht vor meinem Gesicht. Neben den Absätzen ein aufgerissener, verzerrter Mund. Ringsum tausende brüllender Münder. Sekundenlang sah ich O90. Sie duckte sich in dem schmalen Durchgang dicht an die Mauer, den Leib mit beiden Händen schützend. Im Nu war sie verschwunden, weggespült. Links über mir sprang plötzlich S4711 auf eine Bank. Auf seinen Armen I-330, totenbleich. Die Uniform von der Schulter bis zur Brust aufgerissen. Auf der weißen Haut Blut. Hey, loslassen! Sofort loslassen! S4711 wandte sich um. Lassen Sie sie los! Dulde das nicht! Hände weg, sofort! Ich holte aus und schlug ihn nieder. Ich nahm I-330 auf meine Arme, drückte sie fest an meine Brust und trug sie fort. Was morgen geschieht, das weiß keiner. Keiner. Alles wird gut. Alle Gewissheit ist zu Ende. Jetzt kommt etwas Neues, weißt du? Etwas Unglaubliches. Unerhörtes. Ja. Zu, wenn morgen nichts Besonderes geschieht, werde ich dich dorthin führen. Du weißt doch, was ich meine. Ich wusste es nicht. Doch ich nickte stumm. Sei um 16 Uhr im alten Haus. Eintragung Nummer 19. Gestern fand die von allen Nummern ungeduldig erwartete Feier der Einstimmigkeit statt. Der Wohltäter wurde zum 48. Male einstimmig wiedergewählt. Einige Feinde des Glückes versuchten, die Feier zu stören. Durch ihr staatsfeindliches Verhalten haben sie das Recht verwirkt, Bausteine des einzigen Staates zu sein. Festen Schrittes eilte ich über den Prospekt. Die Leute machten einen Bogen um das Eckgebäude. Als ich dort ankam, sah ich, etwa 2 Meter über mir, ein Stück Papier an der Mauer, Und darauf las ich in giftgrünen Lettern M-E-P-H-I. Mephi. Auch in der Untergrundbahn, auf Wänden, Bänken und Spiegeln klebten Zettel mit der Aufschrift Mephi. Die Nummern saßen stumm auf ihren Plätzen. In der Stille konnte ich das Geräusch der Räder deutlich hören. Es klang wie das Rauschen entzündeten Blutes. Eintragung Nummer 20. Ich bin allein in unserem Zimmer im alten Haus. Sie hat gesagt, sie werde pünktlich um 16 Uhr zu mir kommen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich wusste es. Wie soll ich beschreiben, wie es ist, wenn ihre Lippen die meinen berühren? Später. Wir müssen gehen. I-330 öffnete die Schranktür und stieg hinein. Ich folgte ihr. Vorsicht. Es geht nach unten. Langsam setzte sich ein versteckter Fahrstuhl in Gang. Eine Minute, zwei, drei ging es hinunter. Wir müssen die Stufen hier rauf. Was ist das? Nicht aus unserem dicken, unzerbrechlichen Glas, sondern aus irgendeinem altertümlichen Material. Vielleicht ist das einer der unterirdischen Gänge, in die sich die Menschen während des 200-jährigen Krieges geflüchtet haben. In den runden Gewölben brannten kleine Lampen. Eine unendliche Linie flimmernder Lichtpunkte. Dann ging es alte, ausgetretene Stufen hinauf. Komm! Na los, komm! Ein unerträglicher Lärm. Pfeifen, Licht, Flügel, Schreie, Blätter, Worte, Steine. Wir sind hinter der grünen Mauer. Die Sonne schien. Doch es war nicht unsere gleichmäßig über die spiegelnde Fläche der Straße verteilte Sonne. Es waren lebendige Splitter, tanzende Flecke, die die Augen blenden. Kerzengerade Bäume, hoch wie der Himmel. Stumme, grüne Fontänen, knorrige Äste. All das bewegt sich, flüstert und rauscht. Fürchte dich nicht. Das ist nur am Anfang so. Das geht vorüber. Nur Mut, Dee, nur Mut. I-330 nahm mich an den Händen und zog mich lachend mit sich fort. Der Wald lichtete sich. Was ich inmitten dieser Lichtung erblickte, ging über alle Grenzen des Wahrscheinlichen hinaus. Um einen kahlen Felsblock drängten sich 3.000 oder 4.000 Menschen. Schwarze, rote, gelbe, braune, graue und weiße Menschen. Sie waren alle ohne Kleider und hatten ein kurzes, glänzendes Fell. Auf dem Felsblock die riesigen Buchstaben M-E-P-H-I. Mephi. Darunter eine Zeichnung. Ein geflügelter Jüngling und an der Stelle des Herzens eine rot glühende Kohle. Ich begreife, was diese Kohle bedeutet. Nein, ich fühle es. Ihr alle wisst, dass ihr in der Stadt, hinter der Mauer, den Integral baut. I-330 steht auf dem Felsblock, hoch über den Köpfen der Menge. Der Integral wird diese Mauern dort hinauftragen, zu tausend anderen Welten. Der Integral muss unser werden. Ich stand lächelnd an I-330s Seite. In mir glühte eine rote Kohle. Da! Was ist? Was hast du? S4711. Er war eben hier. Da in der Menge. Ich habe ihn gesehen. Was du träumst. Du träumst. Keinem von ihnen würde es je in den Sinn kommen, uns hier zu suchen. I-330 erzählte vom 200-jährigen Krieg. Sie erzählte von brennenden Dörfern, endlosen Scharen von Menschen, die mit Gewalt in die Stadt getrieben wurden, um das Glück zu lernen. Im Laufe der Zeit bedeckte sich ihr Körper mit Haaren. Aber unter diesem Fell bewahrten sie ihr heißes, rotes Blut. Ihr seid viel schlimmer als sie. Ihr seid mit Zahlen bewachsen. Ihr müsst wieder lernen, vor Angst, vor Freude, vor Hass und vor Wut zu zittern. Ihr müsst das Feuer anbeten. Eintragung Nummer 21. Ich weiß, dass der Integral übermorgen zum ersten Probeflug startet. Wir werden ihn in die Hand bekommen. Ich traf mich mit I-330 hinter der grünen Mauer. Wie übermorgen? Ja. Reg dich nicht auf. Wir dürfen keine Minute verlieren. Unter den 100, die gestern auf bloßen Verdacht hin verhaftet wurden, sind 12 Mephi. Wenn wir noch 2, 3 Tage warten, sind sie verloren. Der Integral ist unsere Waffe, mit deren Hilfe wir alle mit einem Schlag ein Ende machen können. Ihre Flugzeuge. Ein elender Mückenschwarm gegen diesen Geier. Das ist ja Wahnsinn. Warum soll es Wahnsinn sein? Weil unsere Revolution die letzte war. Es kann keine neue Revolution mehr geben, das wissen alle. Du bist doch Mathematiker. Ja. Ja gut, dann nennen wir die letzte Zahl. Was meinst du damit? Die Anzahl der Zahlen ist doch unendlich. Ja. Und was für eine letzte Revolution willst du? Aber I-330, was für einen Sinn hat das alles, wenn doch alle glücklich sind? Ja gut, schön. Nehmen wir an, wir seien tatsächlich alle glücklich. Wie geht es weiter? Es gibt kein weiter. Punkt aus. Überall im ganzen Weltall muss Gleichheit und Gleichmaß herrschen. Ja, Gleichmäßigkeit überall. D, ist dir als Naturwissenschaftler denn nicht klar, dass nur in der Verschiedenartigkeit, in Temperaturunterschieden, Leben ist? Wenn überall gleichartig kalte Körper sind, nun, dann muss man sie eben zusammenstoßen. Damit Feuer entsteht, damit endlich eine Explosion entsteht. Übermorgen wird die Stadt fallen. Nein. Du nicht. Du bist ja jetzt einer der unseren. Ich kam an einem Auditorium vorbei. Drinnen Tische mit Tüchern aus schneeweißem Glas bedeckt. Auf dem Weiß ein Fleck rötlichen Sonnenbluts. In all dem war ein unbekanntes und deshalb beängstigendes Morgen verborgen. Die Fantasie ist das letzte Hindernis auf dem Weg zum Glück. Freut euch, dieses Hindernis ist beseitigt. Die staatliche Wissenschaft hat vor kurzem eine wichtige Entdeckung gemacht. Das Zentrum der Fantasie ist ein winziger Knoten an der Gehirnbasis. Eine dreimalige Bestrahlung dieses Knotens und ihr seid von der Fantasie geheilt. Für immer. Kommt in die Auditorien und lasst euch operieren. Wer nicht erscheint, endet durch die Maschine des Wohltäters. Wir haben die Sonne an den Zenit geschmiedet. Wir, die Nachfolger von Nazareth. Lächelnd ging ich durch die Straßen. An einer Ecke drängten sich die Nummern. Sie pressten die Stirnen an die gläsernen Mauern des Auditoriums. Drinnen lag einer auf dem blendend weißen Tisch. Unter einem weißen Tuch sahen die nackten, gelblichen Fußsohlen hervor. Ärzte beugten sich über ihn. Eine Hand hielt eine Spritze mit irgendeiner Flüssigkeit. In meinem Zimmer, 12.30 Uhr. Als ich hereinkam, saß U500 an meinem Schreibtisch. Knochig, kerzengerade, die rechte Wange auf die Hand gestützt. Ich habe auf Sie gewartet. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie sehr ich mich für Sie freue. Morgen oder übermorgen sind Sie genesen, wie neugeboren. Auf dem Schreibtisch sah ich die beiden letzten Seiten meiner gestrigen Aufzeichnungen. Sie lagen noch genauso da, wie ich sie gestern Abend hatte liegen lassen. Ja, ich glaube ganz gewiss, dass es morgen überhaupt keine Schatten mehr geben wird. Weder von einem Menschen, noch von einem Gegenstand. Die Sonne, die wird alles durchdringen. Sie sind ein Träumer. Meinen Kindern würde ich nicht erlauben, so zu reden. Sie erzählte mir, dass sie ihre ganze Schulklasse zur Operation geführt habe und dass man die Kinder an den Tischen hatte festbinden müssen. Man muss ja erbarmungslos lieben. Sie lächelte mir aufmunternd zu und ging. Der Integral, ein Meilenstein in der Geschichte des einzigen Staates. Um 16 Uhr klopfte ich an die Tür von I-330s Zimmer. Leb wohl. Wieso leb wohl? Du bist doch krank. Du hast um meinetwillen ein Verbrechen begangen. Hat dich das nie gequält? Jetzt gehst du zur Operation und dann bist du von mir geheilt. Das bedeutet, leb wohl. Nein. Wähle die Operation und das vollkommene Glück, oder... Ich kann ohne dich nicht leben. Ihre Hände ruhten noch immer auf meinen Schultern und sie blickte mir tief in die Augen. Ich weiß. Dann bis morgen. Zum Probeflug. Eintragung Nummer 22. Tag des Probeflugs. Langsam kam eine Kolonne von etwa 50 Menschen herausgestampft. Menschen ist nicht das richtige Wort. Menschengestalten. Über ihren Köpfen knatterte eine weiße Fahne, auf die eine goldene Sonne gestickt war. Und in den Sonnenstrahlen las ich: Wir sind die Ersten. Wir sind operiert. Alle uns nach. Unaufhaltsam pflügten sie durch die Menge. Sie kamen schneller, immer schneller auf uns zu. Sie drängten uns zu der weit geöffneten Tür des Auditoriums. Ich bin die ganze Zeit hinter ihnen hergelaufen. Ich will nicht operiert werden. Helfen Sie mir. Eigentlich muss ich zur Werft. Jede Nacht, wenn ich allein bin, denke ich an das Kind, wie es aussehen wird. Wenn Sie mich operieren, wozu soll ich dann noch leben? Sie müssen mir helfen. Ein dummes Gefühl, aber ich war tatsächlich davon überzeugt, dass ich es musste. Dumm, weil diese meine Pflicht ein neues Verbrechen war. Dumm, weil weiß nicht zugleich schwarz sein kann, weil Pflicht und Verbrechen sich niemals decken können. Vielleicht gibt es aber im Leben weder schwarz noch weiß. Vielleicht hängt die Farbe nur von dem logischen Grundsatz ab, von dem man ausgeht. Gut. Hören Sie auf zu weinen. Ich werde Sie zu I-330 bringen. Hinter die grüne Mauer. Ja. Wir gingen Richtung altes Haus. An einer Straßenecke drehte ich mich um und erblickte S4711. Nein, still. Sehen Sie draußen vor dem Haus, er ist schon die ganze Zeit hinter mir her. Ich kann Sie jetzt nicht zu I-330 bringen. Ich schreibe Ihnen den Weg auf und Sie gehen allein. Ihre Wangen nahmen das zarte Rosa unserer Billets an. Leb wohl. Ich gab ihr den Zettel und drückte ihre Hand. Leben Sie wohl. Vielleicht werden wir uns wiedersehen. Leben Sie wohl. Sie zog ihre Hand zurück. Welch unerträgliches Lächeln in ihrem Gesicht. Sie entfernte sich, ohne sich noch einmal umzusehen. Ich eilte weiter zur Werft. Ich stieg die gläserne Treppe zum Integral hinauf. Die Werft unter mir lag wie auf der flachen Hand ausgebreitet. Hunderttausende Augenpaare schauten zu mir hinauf. Als ich an Bord ankam, waren schon alle auf ihren Plätzen. Durch das gläserne Deck sah ich tief unten neben Transformatoren, Ventilen, Motoren und Röhren all die winzigen Menschen wimmeln. Im Kommandoraum beugten sich die Leute vom Amt für Wissenschaft über Instrumente. Unter ihnen erblickte ich I-330. Sie war als Funkerin getarnt. Neben ihr graue Uniformen und Gesichter, in denen weiße Zähne aufblitzten. Ich weiß, dass sie hier sind und dass es für mich kein Entrinnen gibt. Was aber, wenn unser Plan scheitert? Die Luft war von etwas Unsichtbarem erfüllt. Es machte mir große Mühe zu atmen, zu gehen. Mit dem heutigen Tag werden wir Glück und Vernunft in andere Welten tragen. Der Integral ist ein Sieg für unsere Freiheit. Unten auf dem Wasser, geschwollene blaue Adern. Der Integral beginnt zu leben. Über uns ein bleischwerer Himmel. Start einleiten. Fülle. 45 Grad. Auf ihre Plätze. Ich trat zu I-330 und nahm ihre Hand. Und was passiert jetzt? Wir heben ab. Das Deck schwankt unter meinen Füßen. Eins. Alles bebt. Man zittert. Was ist passiert? Vielleicht ein Konstruktionsfehler? Was soll das? D-503? Halt! Im Namen des Wohltäters. Der Probeflug wird hiermit unterbrochen. Ein Dutzend Beschützer mit elektrischen Knoten kommen zu uns hinaufgerannt. Die Beschützer zerrten mehrere Nummern von ihrer Position und schlugen sie bewusstlos. Sie kamen immer näher. Sie waren es also. Sie haben ihre Pflicht erfüllt. Ich hab's nicht getan. Ich hab keinem ein Wort davon gesagt. Sie werden uns alle verhaften. I-330 riss ihre Hand aus der meinen und rannte weg. Ich lief ihr hinterher, raus aus dem Integral. An den Beschützern vorbei, mitten in die Menge. Als ich zurückblickte, sah ich, wie hunderte Beschützer den Integral stürmten und mit ihren elektrischen Knuten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. hinter oben! Die 330. Was passiert hier? Die Mauer! Die Mauer! Sie ist niedergerissen! Über uns die Flugzeuge der Beschützer mit ihren langen, nach unten gerichteten Fernrohren. Und im Westen so etwas wie... Wie... Es sieht aus wie ein ungeheurer Schwarm schwarzer Flugzeuge. Sie kommen rasch näher. Es sind Vögel. Bleiche, verzerrte Gesichter. Offene Münder. Dann sprang alles aus den jahrhundertealten Gleisen. Sie ist niedergerissen! Die Mauer! Wart ihr das? Sie hörte mich nicht mehr. Mit einer Gruppe von Mephi rannte sie in Richtung der Auditorien. Ich fand sie nicht wieder. Sind die schützenden Mauern des einzigen Staates wirklich zusammengestürzt? Sind wir wieder ohne Obdach, in wilder Freiheit? Wer ist das eigentlich? Sie. Und ich. Was will und ich? Wer bin ich? Und ich. Was will ich? Sie oder wir? Und, sie und ich? Ist das eigentlich? Ich darf nicht denken. Ja, alles ist entschieden. Ich werde es tun. Ja. Die Operation kommt zwar einem Selbstmord gleich, aber... Vielleicht werde ich danach auferstehen. Weil ja nur auferstehen kann, wer tot ist. Um die Auditorien bildete sich eine ganze Armee von Operierten. Unaufhörlich wuchs ihre Zahl. Auf der anderen Seite tausende Mephi und behaarte Wilde. Sie sammelten sich auf dem Platz des Würfels. Dazwischen brennende Barrikaden, zerstörte Straßen und unzählige Nummern, die sich noch nicht entschieden hatten, zu welcher Seite sie gehören wollten. U-500 an der Spitze dieser Armee. Kommt in die Auditorien! Hier werdet ihr geheilt! Werdet mit Glück gefüttert! Ihr werdet satt und zufrieden sein! Man will euch von allen Fragezeichen befreien! Schnell in die Auditorien! Zur Operation! Mit einem Mal sah ich dieses Bild. Mein Schreibtisch. Darauf ein Blatt meiner Aufzeichnungen. Und darüber die kiemenähnlichen Backen von U-500. Sie allein kann uns verraten haben. Es blieb keine Zeit. Die Mephi marschierten mit elektrisch geladenen Knuten winkend auf die Operierten zu. Ich rettete mich in die nächste U-Bahn-Station. Auf dem Bahnsteig eine dichte Menschenmenge. Still und zitternd. Oben wurde alles zerstört. Die höchste und vernünftigste Zivilisation der Geschichte. Und bald würden vielleicht die Mephi über uns herrschen. Oder die Operierten. Also auch Sie? Mein Gedächtnis ist wie eine leere weiße Seite. Ich weiß nicht mehr, wie es kam, dass ich vor dem Wohltäter saß. Warum schweigen Sie? Bin ich ein Henker? Ja oder nein? Ja. Denken Sie etwa, ich fürchte dieses Wort? Haben Sie schon einmal versucht, die Hülle zu zerreißen und nachzusehen, was sich dahinter verbirgt? Ich werde es Ihnen zeigen. Ein blauer Hügel, ein Kreuz und davor eine Menschenmenge. Erinnern Sie sich? Die einen, blutbespritzt, schlagen einen Körper ans Kreuz, die anderen, Tränen überströmt, sehen zu. Glauben Sie nicht auch, dass die Rolle der Ersten oben die schwierigste und wichtigste ist? Denn wie hätte sich ohne sie die erhabene Tragödie vollenden können? Sie wurden von der dunklen Menge ausgepfiffen und darum musste der Autor der Tragödie Gott sie umso reichlicher belohnen. Und der barmherzige Christengott, der alle Abtrünnigen im Höllenfeuer schmoren lässt, Ist er vielleicht kein Henker? Und ist die Zahl derer, die von den Christen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, kleiner als die Zahl der Christen, die in der Hölle schmoren? Dennoch, hören Sie, dennoch hat man diesen Gott, die Liebe dieses Gottes, jahrhundertelang gepriesen. Absurd? Nein, im Gegenteil. Es ist das mit Blut geschriebene Patent auf die unausrottbare Vernunft des Menschen. Selbst damals, als er noch wild und ungesittet war, begriff der Mensch, die wahre Liebe zur Menschheit ist unmenschlich. Und das Kennzeichen der Wahrheit ist ihre Grausamkeit. Nun? Widersprechen Sie mir doch. Wie sollte ich ihm widersprechen? Das, was er sagte, waren ja meine eigenen Gedanken. Ich schwieg. Worum haben die Menschen von Kindesbeinen an gebetet? Wovon haben sie geträumt? Womit haben sie sich gequält? Dass irgendeiner ihnen ein für alle Male sage, was das Glück ist und sie mit einer Kette an dieses Glück schmiede. Und ist dies nicht gerade das, was wir tun? Der uralte Traum vom Paradies. Im Paradies haben die Menschen keine Wünsche mehr. Sie kennen kein Mitleid, keine Liebe. Dort gibt es nur Selige, denen man die Fantasie herausoperiert hat. Ich war wie eine glühende Eisenstange unter den Schlägen des Hammers. Wie alt sind Sie? 32. Aha, 32 und doppelt so naiv wie ein Junge von 16. Ist es Ihnen denn noch nie in den Sinn gekommen, dass diese Leute Sie nur brauchten, weil Sie der Konstrukteur des Integral sind, nur weil man durch Sie... Ich blickte endlich auf. Gehen Sie. Ich halte Sie nicht auf. Niemand hält Sie auf. Sie werden von selbst zurückkommen. Eintragung Nummer 23. In meinem Zimmer. Grelles Licht. Und beißender blauer Rauch. Am Tisch saß I-330. Du! Du! Ich will dir alles sagen. Ich will... Lass doch. Du siehst... Ich bin trotzdem gekommen. Sie warten unten auf mich. Wir haben nur 10 Minuten. Sie trat auf mich zu und ich presste sie an mich. Immer stärker. Ich habe gehört, du seist beim Wohltäter gewesen. Stimmt das? Ist das wirklich wahr? Ja. Es stimmt. Ich erzählte ihr alles. Nur eines verschwieg ich ihr. Ich weiß nicht, warum. Nein, das ist nicht wahr. Ich weiß es. Ich verschwieg ihr, was der Wohltäter zu allerletzt gesagt hatte. Dass sie mich nur brauchten, weil ich der Konstrukteur des Integrals bin. Bist du nur gekommen, weil du alles erfahren wolltest? Sie wandte sich um, als wollte sie etwas sagen. Doch sie sagte kein Wort. Ich wusste auch so alles. Als sie gegangen war, hockte ich auf dem Boden und beugte mich über die Zigarette, die sie weggeworfen hatte. Ja. Alles ist entschieden. Eintragung Nummer 24. Tag. Hell. Habe ich D503 tatsächlich all dies geschrieben? Habe ich das wirklich jemals empfunden, was ich hier aufgezeichnet habe? Habe ich es mir nur eingebildet? Ja, es ist meine Handschrift. Auch auf dieser Seite meine Handschrift. Aber hier ist nicht mehr von Fantasien und Gefühlen die Rede, sondern nur noch von Fakten. Ich bin nämlich wieder gesund. Völlig gesund. Unwillkürlich muss ich lächeln. Ich kann nicht anders. Man hat mir einen Splitter aus dem Kopf gezogen Und ich spüre eine große Leere und Erleichterung. Nein, keine Leere. Es ist nur nichts mehr da, was mich am Lächeln hindert. Das Lächeln ist der Normalzustand einer normalen Nummer. Nun zu den Fakten. Gestern Abend wurden mein Nachbar, der die Endlichkeit des Weltalls entdeckt hatte, ich und sämtliche Nummern, die keine Bescheinigung über die Operation besaßen, verhaftet und ins nächste Auditorium geführt. Man band uns fest und operierte uns. Heute Morgen ging ich, D503, zum Wohltäter und berichtete ihm alles, was ich von den Feinden des Glückes wusste. Ich kann jetzt einfach nicht begreifen, weshalb mir das früher so schwierig vorkam. Es gibt nur eine Erklärung dafür. Meine Krankheit. Die Seele. Am Abend saß ich an einem Tisch mit dem Wohltäter in der Gaskammer. Die Nummer I-330 wurde hereingeführt. Sie sollte in meiner Gegenwart ein umfassendes Geständnis ablegen. Sie schwieg hartnäckig und lächelte nur. Sie hat scharfe, sehr schöne weiße Zähne. Man setzte sie unter die Gasglocke. Ihr Gesicht wird bleich. Aber ihre großen, dunklen Augen leuchteten dadurch nur noch mehr. Als die Luft aus der Glocke gepumpt wurde, warf sie den Kopf zurück, senkte die Lider und presste die Lippen zusammen. Das erinnert mich an irgendetwas. Sie hielt sich krampfhaft an den Sessellehnen fest und blickte mich an, bis ihr die Augen zufielen. Dann wurde sie aus der Gasglocke herausgeholt, durch einen Stromstoß wieder zu sich gebracht und von neuem unter die Glocke gesetzt. Dreimal wiederholte sich dies, doch sie sagte kein Wort. Die anderen, die zusammen mit ihr hereingeführt wurden, benahmen sich weniger widerspenstig. Die meisten sprechen schon beim ersten Mal. Morgen werden sie alle die Stufen zur Maschine des Wohltäters hinaufsteigen. Geliebte Nummern, wir müssen handeln! Die Sache duldet keinen Aufschub. Nein. In den westlichen Vierteln gibt es immer noch Chaos. Leichen! Tiere. Und leider, leider auch eine bedeutende Zahl von Nummern, die die Vernunft verraten haben. Aber es ist uns gelungen, geliebte Nummern, auf dem 40. Prospekt eine provisorische Mauer aus Starkstrom zu errichten. Ich hoffe, dass wir siegen. Ich bin sogar fest von unserem Sieg überzeugt. Die Vernunft, meine lieben Nummern. Die Vernunft muss siegen! Wir. Nach dem gleichnamigen Roman von Jewgeni Samjatin. Aus dem Russischen von Gisela Drohler. D-503, Andreas Pietschmann. I-330, Jana Schulz. O-90, Patricia Ziolkowska. Wohltäter, Phonolektor, Hans Zischler. S-4711, Wilfried Hochholdinger. U-500, Hedi Kriegeskotte. A-71, Thomas Höhne. K-700, Sebastian Miro. Elektronik, das Dur. Chor, Collegium Musicum Baden-Baden. Sowie das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Jonathan Stockhammer. Ton und Technik Andreas Prima, Martin Vögele, Daniel Sänger und Andreas Völzing. Geräuschemacher Max Bauer. Regieassistenz Konstanze Renner. Komposition Raphael Töne. Hörspielbearbeitung Ben Neumann. Regie Christoph Karkowski. Produktion Südwestrundfunk 2014. Dramaturgie Andrea Oetzmann.